Ja, ich sitze hier sehr ungern, wenn ich ehrlich sein will. Ich würde lieber schweigen nach 40 Jahren DDR. Aber das sieht dann so aus, als ob ich zu feige bin oder irgendwas. Also ich versuche zu sagen, was mir durch den Kopf geht. Ich habe nichts vorbereitet, ich habe kein Konzept. Genauso bin ich wahrscheinlich wie wir alle. Zum Beispiel vor einem Vierteljahr ungefähr fuhr ich mit einem Taxi nach Hause. Und wir fuhren vorbei in einem Kino mit einem Plakat für einen sowjetischen Film. Der Taxifahrer zeigte auf das Plakat, sagte, ich bin kein Kommunist, aber Gorbatschow ist ein guter Mann. Zum ersten Mal sagt ein kommunistischer Staatsmann, was wir seit 40 Jahren wissen. Das ist eine traurige Wahrheit. Ich erinnere mich, vor 38 Jahren gab es eine Diskussion um Agitprop-Gruppen. Brecht hatte vorgeschlagen, dass man diese Bewegung wieder ins Leben ruft, um schnelle, bewegliche Kampfformen, wie er sagte, zu haben, um aktuelle Probleme auch auf der Straße szenisch darzustellen, um den abgerissenen, schon damals abgerissenen Dialog zwischen Bevölkerung und Staat und Partei wieder in Gang zu bringen. Die Redaktion des Neuen Deutschland hat aufgefordert, Thesen dazu zu schreiben, verschiedene Autoren, auch Brecht. Die von Brecht wurden nicht gedruckt. Die würden auch heute nicht gedruckt. Ich zitiere mal daraus, sie sind in irgendeiner Ausgabe sicher gedruckt, jetzt. Der erste Punkt war, er sagte, Agitprop hat nur Sinn, wenn es töten darf. Wenn es Namen und Adressen von Leuten nennen darf, die schuld sind an Missständen und so weiter. Zweitens, es hat nur Sinn, wenn es von Fragen handeln darf, die die Mehrheit der Bevölkerung davon abhalten, mit uns zu arbeiten. Das war 1951. Und das sind die Fragen der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, der Justiz und des Strafvollzugs. Und das erklärt, warum ich ein bisschen müde bin, jetzt zu reden. Aber wenn ich überlege, was soll man tun, was soll man verlangen, worauf soll man bestehen? Ich fand ungeheuer wichtig den Beitrag von Gregor Gysi. Ich fand sehr wichtig, was der Mike Hamburger formuliert hat. Und vielleicht noch ein paar Punkte. Es gab ein großes Geschrei gegen die angemaßte, das ist sicher richtig, Obhutspflicht der Bundesregierung oder Bundesrepublik für die DDR-Flüchtlinge. Wieso gibt es keine Obhutspflicht der DDR für die Leute, die vielleicht zurückkommen wollen? Es gibt seit Jahrzehnten diesen Mechanismus. Die DDR produziert mehr Produktivkräfte, als sie gebrauchen kann, mehr Kreativität, als sie gebrauchen kann. Und zwei Drittel der Energie geht darauf, die zu knebeln oder vom Westen absaugen zu lassen. Das ist ein jahrzehntelanger Vorgang. Und dagegen müsste, glaube ich, gesetzlich was gemacht werden. Ich fand sehr gut ein Transparent der chinesischen Studenten da in Peking. Da stand drauf, wir haben genug Brot, wir brauchen Gesetze. Ich glaube, wir haben auch genug Brot, noch. Aber wenn wir keine Gesetze haben werden, dann werden wir bald auch nicht mehr genug Brot haben. Eine andere Sache, wenn das Primat der Politik vor der Ökonomie, in der Industrie, in der Ökonomie nicht aufhört, geht sie runter. Und es gibt einen schönen Satz von einem italienischen Kommunisten, Speiseeis vom Staat ist einfach Wahnsinn. Das gilt für viele Bereiche. Ein anderer Punkt, Entschuldigung, ich rede ganz aphoristisch jetzt und ganz unzusammenhängend. Ich habe ein bisschen Angst, also nach den Erfahrungen der letzten 40 Jahre vor Leuten, die nie Fehler machen und nie Fehler gemacht haben. Und es ist eine große Frage, aber da können wir vielleicht was dazu tun. Geht neue Politik mit alten Namen? Okay, richtig, es wäre sogar richtiger gewesen, das zu sagen. Ein anderer Punkt noch nur zum Abschluss. Ich glaube, ganz wesentlich ist, wenn man davon ausgeht, dass Macht auf Information beruht oder Macht sogar Information ist, dann ist die Regierung ohnmächtig und wir sind es auch. Wir sind, beide Seiten sind nicht informiert. Und deswegen, was wir brauchen, ist nicht weniger Marxismus, sondern mehr Marxismus, wenn wir davon ausgehen, dass Lenin den Marxismus definiert hat als, oder das Wesen des Marxismus, so unglücklich die Übersetzung ist, als die konkrete Analyse der konkreten Situation. Und darum geht es jetzt. Das geht aber nicht ohne die konkrete Analyse auch der Vergangenheit. Und das geht nicht mit Zudecken und Zuschütten und Zuschaufeln und Verdrängen. Danke.